Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer App von Pixum. Und zwar der App Pixum Fotobuch. Fotos, Kalender, Geschenke, Fotobücher und mehr bestellen. Universal App, gratis, 70,1 MB groß, Versionsnummer 3.2.2 liegt vor. Erfordert mindestens iOS 7.0 und bietet bei 846 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen, wenn man darauf Wert legt. Das ist nicht die einzige App von Pixum. Es gibt hier noch den Pixum Wandbildsimulator, Pixum Foto Upload, Pixum Handyhülle gestalten und Pixum Postkarte. Ja, Pixum Fotobuch, also die App heute, bietet im Prinzip einiges von denen, die ich eben vorgelesen habe, in einem. Ihr könnt also da drin zum Beispiel einen Auftrag geben, Fotobücher, die zu einem recht guten Preis angeboten werden. Ihr könnt Fotoabzüge, die sind mir ein bisschen teuer persönlich, Postkarten, Kalender, Cover und eben auch die Handyhüllen. Das sind dann diese Click-on-Hüllen mit einem Bild eurer Wahl. Da muss ich allerdings sagen, da kostet dann zum Beispiel so eine Hülle, wenn man die designen lassen möchte, für das iPhone 4S, was ja bekanntlich jetzt schon vier Generationen zurücklegt, 4 Jahre ungefähr, 24,95 und ja, das ist wirklich teuer. Aber gut, das sind natürlich die Preise bei Pixum, darum geht es nicht unbedingt, wenn man die App bespricht. Auf dem iPhone 6 habe ich sie getestet, da lief sie ohne abzustürzen. Ich muss allerdings sagen, was mich persönlich gestört hat, man kann sie nur im Querformat nutzen. Das ist für die Gestaltung, mag das gut sein, wenn man mal durchs Menü blättern möchte, die verschiedenen Punkte ansehen möchte, was man damit machen kann. Da hätte ich mir auch einen Hochkantmodus gewünscht. Das gibt es nicht. Vielmehr würde ich, eigentlich würde ich wahrscheinlich sowieso, würde ich über die App bestellen wollen, ein Fotobuch als Beispiel, würde ich sie auf dem iPad installieren. Oder es online machen auf der Seite. iPhone weiß ich nicht, da kann man mal gucken, aber so richtig gut ist das natürlich mit dem Display nicht dafür geeignet. Vielleicht das iPhone 6 Plus beziehungsweise 6S Plus mit dem größeren Display, aber nicht das 4,7 Zoll des 6er und 6S, jedenfalls meiner Meinung nach. Was soll man noch sagen? Ja, also wie gesagt, ihr könnt auch Fotokalender erstellen etc. Die App läuft sehr gut und darin gibt es nichts auszusetzen. Und wer Interesse hat, irgendetwas bei Pixum entwickeln zu lassen, irgendetwas gestalten zu wollen, irgendetwas bestellen zu wollen, der sollte sich, wenn er ein iPhone oder ein iPad hat, definitiv mal die Pixum Fotobuch App angucken. Deswegen, richtige Download-Empfehlung wäre eigentlich ein bisschen viel, weil das hängt natürlich, wie ich eben sagte, davon ab, ob ihr es nutzen wollt oder eben auch nicht. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.